Lektion 16. 16a. 16a. Освоить новую компьютерную программу не просто на любом языке. Hören Sie gut zu. Da Sie ja das Programm schon recht gut im Griff haben, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zu einem konkreten Beispiel übergehen. Was mich besonders interessieren würde, wären statistische Abbildungen. Gut. Sagen wir also, Sie sollen die Aufteilung der werktätigen Bevölkerung Deutschlands aufzeichnen. Am besten macht man das wohl mit einer Kreisdarstellung. Wie rechne ich die prozentuale Verteilung aus? Das macht der Computer für Sie. Oh je, meine Farben sehen nicht so aus, wie ich sie gerne hätte. Das liegt daran, dass Sie nicht alle Farbnuancen zur Verfügung haben. Wenn Sie Ihre Farbskala auf 48 erweitern, müsste das klappen. Können wir vielleicht erstmal eine Pause machen? Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Так как вы уже довольно хорошо поняли суть программы, предлагаю теперь перейти к конкретному примеру. Da Sie ja das Programm schon recht gut im Griff haben, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt zu einem konkreten Beispiel übergehen. Меня больше всего заинтересовали бы статистические диаграммы. Was mich besonders interessieren würde, wären statistische Abbildungen. Хорошо. Предположим, что вам нужно отобразить процент работающего населения Германии. Gut. Sagen wir also, Sie sollen die Aufteilung der werktätigen Bevölkerung Deutschlands aufzeichnen. Вероятно, лучше всего это можно было бы сделать с помощью круговой диаграммы. Am besten macht man das wohl mit einer Kreisdarstellung. Как мне подсчитать распределение в процентах? Wie rechne ich die prozentuale Verteilung aus? Компьютер сделает это за вас. Das macht der Computer für Sie. О боже! Oh je. Цвета выглядят не так, как бы я хотела. Meine Farben sehen nicht so aus, wie ich sie gerne hätte. Это потому, что у вас включены не все оттенки цвета. Das liegt daran, dass Sie nicht alle Farbnuancen zur Verfügung haben. Если вы расширите палитру до 48 цветов, все, скорее всего, получится. Wenn Sie Ihre Farbskala auf 48 erweitern, müsste das klappen. Может быть, сначала сделаем перерыв? Können wir vielleicht erstmal eine Pause machen?